Ein kurzer Bericht zum Global Mayday. Geplant war die schwarz-rote Demonstration zum 1. Mai in Harburg in einen transnationalen Kontext zu stellen. Hierbei sollte an die seit 3 Jahren sich im Aufbau befindliche ArbeiterInnenvernetzung entlang von Wertschöpfungsketten über die Kontinente hinweg angeknüpft werden. Leider musste diese für den Moment aufgrund der anhaltenden Einschränkungen durch die Corona-Pandemie ausgesetzt werden. Dafür beteiligen sich aktuell verschiedene GenossInnen an einer Online-Kampagne. Diese besteht aus dem Teilen von Sharepics, der Veröffentlichung von Videos und Tonaufnahmen sowie Solidaritätserklärungen. Des Weiteren werden Transpis und Graffiti-Aktionen dokumentiert. Die wichtigsten Forderungen des Netzwerks bezüglich der sozialen Folgen der Corona-Pandemie sind: Erstens, für das Recht auf Quarantäne für alle Arbeiterinnen, die nicht in essentiellen Berufen tätig sind. Zweitens, angemessene hygienische Arbeitsbedingungen für alle Arbeiterinnen. Drittens, für das Recht auf Erfüllung grundlegender Bedürfnisse, vor allem freier Zugang zu sauberen sanitären Anlagen für alle. Viertens, für die unverzügliche Aussetzung der Rechnungen für Wasser, Strom, zum Kochen benötigte Gasflaschen, Telefonie und Internetzugang. Fünftens, für die unverzügliche Aussetzung von Mietforderungen. Weitere Informationen findet ihr unter www.globalmayday.wordpress.com. Im Folgenden hören wir exemplarisch eine Solidaritätsbotschaft der FAU Marburg-Gießen-Wetzlar. Hey, we, the Free Workers Union Marburg-Gießen-Wetzlar in Germany, send solidarity greetings to all people who share our common goal. Especially now, we have to build solidary international connections. Every place has its different circumstances under the actual pandemic, and so workers are also confronted with different problems and conflicts. In Marburg, for example, we mostly are confronted with dismissals, no wage payment, or hygienic drawbacks. A lot of bosses don't give a shit about the security of their workers, don't give them masks or let them work with a lot of different people within a short time and put them in high risk of infection with COVID-19. But organized and active workers already managed to improve their situation a lot. Anyhow, we see a big solidarity potential in the Global Mayday Network for International Workers' Rights and are very happy to be part of it. We are looking forward to battlesome and syndicalist times. Stay safe and see you on the streets. Wir sind immer noch dabei, über die Aktivitäten zum Global Mayday zu berichten. Dazu haben wir mit einem Hamburger Genossen gesprochen, der im Februar bei einer transnationalen Konferenz zur Vernetzung von radikalen Gewerkschaften in Colombo, Sri Lanka, zugegen war. Herzlich willkommen. Wir haben jetzt ein Interview mit einem Mitglied der Freien ArbeiterInnenunion Hamburg. Er war eben auf einer Konferenz in Colombo, Sri Lanka, Ende Februar, bei der es darum ging, dass sich verschiedene südostasiatische Gewerkschaften, vor allen Dingen im Textilbereich, miteinander vernetzen sollen. Und da würden wir dich auch gerne fragen, Mo, wie diese Konferenz überhaupt zustande gekommen ist und was du da so ungefähr erlebt hast. Ja, hallo, schön, dass ihr mich eingeladen habt. Wie kam das alles zustande? Dazu muss man erstmal wissen, dass ich Mitglied des internationalen Komitees bin in der FAU. Und im Rahmen dieser Tätigkeit habe ich mich vernetzt mit einer kleinen Gewerkschaft in Sri Lanka, das Dabindu Collective. Und gemeinsam mit diesem Dabindu Collective vor Ort hat dann die FAU entsprechend die Konferenz organisiert. Und deswegen bin ich dort auch dann hingefahren für die FAU und habe das mit ausgerichtet und mitgestaltet. Okay, dann würden wir dich fragen, was war denn der inhaltliche Schwerpunkt dieser Konferenz? Also inhaltlich ging es erstmal darum, sich gegenseitig mal etwas kennenzulernen. Wir haben viel online miteinander schon zu tun gehabt, haben viel gechattet miteinander, aber das ist halt noch mal etwas anderes, wenn man sich auch persönlich kennenlernt, auch die Bedingungen vor Ort mal ein bisschen kennenlernt, Das macht schon einen großen Unterschied. In der Konferenz selbst ging es auch darum, die Wertschöpfungskette so ein bisschen nachzuzeichnen, die einzelnen Akteure zu erörtern und sich zu vernetzen innerhalb dieser Wertschöpfungskette, um dann in Zukunft größer oder handlungsfähiger zu sein als Gewerkschaft und dann entsprechend effektiver für bessere Arbeitsbedingungen kämpfen zu können. Glaubst du denn, dass es jetzt schon quasi Ergebnisse bei dieser Konferenz gegeben hat, die momentan schon auch eine gewisse Wirkung entfalten? Also eine Wirkung hat es sicherlich im Bewusstsein der Teilnehmerinnen entfaltet, da bin ich mir ziemlich sicher. Darüber hinaus ist es aber schwer zu greifen, so Ergebnisse. Ich denke, dass das Teil eines Prozesses ist, ein Prozess, der die Menschen dann auf transnationaler Ebene näher zueinander führt. Lohnabhängige, die zum Beispiel bei H&M arbeiten oder die Näherinnen, die dann in Sri Lanka in der Fabrik arbeiten. Darum geht es ja eigentlich, innerhalb dieser Wertschöpfungskette die Menschen zusammenzubringen. Und in diesem Sinne sind wir schon einen Schritt weitergekommen, aber klar, sind noch nicht am Ziel und es geht auch noch weiter. Das erste größere Projekt sollte eigentlich der 1. Mai sein, jetzt in diesem Jahr. Aber durch diese Pandemie, die auch in Sri Lanka ein großes Problem ist, erschwert das natürlich jetzt gewisse Dinge, da die Fabriken stillstehen und H&M die Läden ja auch geschlossen haben. Hast du so Eindrücke, wie die Situation denn vor Ort ist jetzt mit der Pandemie? Ja, also zunächst wurden die Fabriken noch offen gelassen, weil sie von der Regierung als Essential Infrastructure deklariert wurden, also als wahnsinnig wichtige Infrastruktur für das Land. Und aufgrund dessen hatten die dann Ausnahmegenehmigungen und durften länger geöffnet sein oder länger in Betrieb sein als andere Branchen. Was aber wiederum die Näherinnen nicht gut fanden. Ne? Die wollten eigentlich schnell wieder zurück in ihre Dörfer, zu ihren Familien und sind dann letztendlich auch gestrandet in der Hauptstadt, in Colombo. Und das war dann nochmal ein ganz großer Akt von der Regierung, dann entsprechend Busse zu organisieren, dass die Näherinnen überhaupt von der Großstadt dann wieder in die Dörfer gelangt sind, weil die öffentlichen Verkehrsmittel bis dahin auch eingestellt waren. Aktuell ist, so wie in vielen anderen Regionen auch, Stillstand und sind die Fabriken auch geschlossen. Und das führt ja auch dazu, dass momentan dort die Leute ja eben halt nicht davon profitieren, dass es oder kaum staatliche Sozialleistungen gibt. Gibt es denn momentan in der Region Projekte, die man vielleicht unterstützen könnte? Also in Sri Lanka selbst, das Dabindu Collective, die versuchen eine gewisse Notversorgung zu gewährleisten und haben Lebensmittelpakete für Näherinnen zusammengepackt und verteilen die. Die können aber bei Weitem nicht alle Näherinnen erreichen, das ist nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, aber sie versuchen halt das zu tun, was sie tun können. Außerdem in der Region, wenn du mich danach fragst, in Kolkata gibt es ein Syndikat, das sich neu gegründet hat von den Industrial Workers of the World, IWW Calcutta. Und die machen ebenfalls Lebensmittelpakete und fahren rauf aufs Land in die Dörfer. Und wenn man eine Initiative unterstützen will, würde ich auf jeden Fall die beiden hervorheben. Das lohnt sich. Und dann würde ich so Richtung Schluss dich fragen wollen, wo kann man sich denn am besten informieren, um eben halt auf dem aktuellen Stand zu bleiben? Auf den aktuellen Stand bezüglich welcher Angelegenheit? So wie die Entwicklung zum Beispiel jetzt eben vor Ort mit dem Dabindu Collective oder der IWW Kolkata eben halt gerade sind, ob es da halt... Ja. Also wir versuchen da auf internationaler Ebene einen Informationsfluss öffentlich zu gewährleisten über die internationale die Anarcho-Syndikalistische Internationale, die IKA, Internationale Konföderation der ArbeiterInnen. Auf der Homepage findet man immer wieder mal Neuigkeiten, aber auch über die FAU-Homepage findet man auch Informationen, insbesondere jetzt bezogen auf die Lebensmittelspenden in Kalkutta. Da gibt es einen ausführlichen Eintrag auf der FAU-Homepage. Ja, dann danke ich dir soweit und ja, schön, dass du dir die Zeit genommen hast, hier kurz mit uns zu sprechen und genau, dir noch einen schönen Abend. Jo, danke euch auch. Tschüss. Danke. Tschüss. Ähnliche Probleme, wie wir vorhin aus Sri Lanka berichtet bekommen haben, beschäftigt auch die indischen GenossInnen vom FITE, Forum for IT Employees, einer radikalen Gewerkschaft für IT-ArbeiterInnen. Von denen hören wir im Folgenden eine Solidarity-Message. Dear workers, many greetings to all on behalf of Forum for IT Employees India. Almost entire part of the world is under lockdown at this time to contain COVID-19 spread and loss of lives. From doctors to sanitary workers, the healthcare workers are in the forefront to save the people's lives from COVID-19 across the world. The healthcare workers are carrying the entire burden of weak public healthcare system on their shoulders. Many of them have sacrificed their lives to save humankind. Red salute to all healthcare workers on this May Day. This lockdown period is also one of the most painful days for millions of workers in unorganized sector and agricultural sector and the migrant workers across the industries who lost their income. They are suffering to meet their daily basic needs and there are reported hunger deaths also. In spite of surplus grains in the government food warehouses, millions of migrant workers are stranded in poorly maintained shelters and they were on long marches to reach their homes and many died in India before reaching the destination. The people of middle income group, which has many financial commitments like housing loans, educational loans, vehicle loans, etc., is facing a big challenge amidst the threat of growing job cuts and uncertain future. This corona pandemic period has given an opportunity to realize what is essential for the humankind and what is not, especially the ill effects of privatization of healthcare system, what is meant by developed country, self-sufficient economy in the era of globalization, and a big concern about the nature and environment. The coming days will be a challenging one for the working class across the world. We may face brutal exploitative measures from the ruling class, including long working hours, reduced wages, etc. The rulers will try to justify all these exploitative measures in the name of rebuilding the economy. Actually, 99% of wealth accumulated in the hands of big corporates and financial capitalists are intact even during this pandemic. This wealth is created by the millions of working people across the world. This wealth must be redistributed now to restore the world economy. So let the rich pay for the crisis. Let us ensure job, food, shelter and healthcare for all. Let us unite on the May Day against the exploitative measures in the name of rebuilding the economy or nation post-lockdown. Once again, May Day greetings to all. Thank you. Damit haben wir hoffentlich einen kleinen Einblick zum Global May Day geben können. Mehr Infos bekommt ihr, wie bereits erwähnt, über die Seite globalmayday.wordpress.com. Wenn ihr euch in Zukunft an unserer transnationalen Vernetzung entlang der Wertschöpfungsketten beteiligen wollt und in Hamburg zugegen seid, könnt ihr Kontakt herstellen über die FAU Hamburg. Zum Abschluss hören wir dementsprechend auch noch eine Solidaritätserklärung der FAU Hamburg und sagen Tschüss. Tschüss. Dear fellow workers, we are from the Free Workers Union Hamburg. Ne, vielleicht nochmal? Dear fellow workers, we are from the Free Workers Union Hamburg. Just like in most parts of the world, we also face various challenges caused by COVID-19 in this capitalist system. Many working in so-called essential industries like hospitals and supermarkets have to do overtime and suffer under immense stress without getting higher wages. Important questions are, who has access to healthcare? Who can afford to stay at home? We support the movement initiated by refugees like #OpenTheHotels. Especially homeless people in refugees and camps have inadequate access to clean sanitary facilities. Therefore, open the hotels, open the toilets, open the showers, everything for everyone. Solidarity goes out to all people involved in the global May Day. For example, Dabindo Collective, Ferrarazao, das Organizaciones Sindicalistas Revolucionarias do Brasil, FOB, Anarchist Union of Afghanistan and Iran, IWW Kolkata and IWW Bristol. Stay safe! One world, one struggle!